Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Ring. Ja, hier Knarf. Ja, ich wollte mal sagen, endlich haben wir Deutschen wieder ein unverkrampftes, positives Verhältnis zu unserem eigenen Land und zum Patriotismus. Ich muss sagen, ich fand die Verkrampfung schöner. Ja, aber das ist doch nicht normal. Nationalismus ist also normal. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich Ihnen, meine Damen und Herren. Es ist Samstag, es ist der 19. Dezember 2015. Hier beginnt ein neues Niemandsland. Fünfmal werden wir noch wach. Heißer, dann ist Weihnachtstag. Mit CH geschrieben, Tag. Guten Tag also allen, die jetzt erst aus den Betten gekrochen kommen. Daheim in den Stuben die UKW-Empfänger auf Scharfeinstellung eingestellt haben und bei einer Tasse dampfenden Kaffees uns zuhören. Zwei Stunden gibt's jetzt ordentlich was um und für die Ohren auf 91.4 FM, Contrabanda, direkt von hier aus dem Herzen Barcelonas, von der Plaza Real, auch im Internet unter www.contrabanda.org. Wir machen eine Sendung für Leute hier in Barcelona, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Wir bieten aktuelle Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und jede Menge Musik. Hier im Stadtbereich, im großen Stadtbereich und auch weltweit. Contrabanda ist ein freies Radio, selbstverwaltet, selbstfinanziert, absolut kommerzfrei. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Falls uns jemand anrufen möchte, unsere Telefonnummer lautet 93 37 7366. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie wie immer Detlef Jeskerz. Und heute direkt von Anfang an mit dabei im Studio Bammel. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Wie geht's denn? Super geht's. Ich fange mal an mit einem kleinen Zitat. Wir sind Kulturterroristen. Statt Waffen benutzen wir Worte. Yellow Biafra, Sänger der Dead Kennedys, zitiert aus einem aktuellen Buch California über alles von Alex Ock. Fand ich ganz passend für den Anfang dieser Sendung. Dead Kennedys, ja, das war harter, systemkritischer Punkrock aus Kalifornien. Das war Anfang der 80er Jahre. Die toten Kennedys, Dead Kennedys. Auch makaber, so einen Namen zu wählen für eine Punkgruppe. Ja, dieses Buch, aus dem ich gerade zitiert habe, ist aktuell gerade in Deutschland erschienen, in deutscher Sprache. Und da wird das Ganze erklärt, wie Yellow Biafra eigentlich auf diesen Namen gekommen ist. Vielleicht erstmal, Didi, es ist Weihnachten. Sollen wir ein Weihnachtssong? Was haben wir vorbereitet heute für Weihnachten? Nichts Spezielles. Wir haben ja eine ewige Weihnachtssendung, die bringen wir immer. Ich bringe zu Weihnachten immer hier die CD von den Roten Rosen alias Toten Hosen mit. Da gibt es dann Punkrock-Weihnachten und pflegelhaftes Weihnachten. Da singt zum Beispiel ein betrunkener Weihnachtsmann, O Tannenbaum, der wankt dann da durch die Landschaft. Und zur Erinnerung an das Weihnachten im Ersten Weltkrieg erzähle ich auch gerne immer wieder die Geschichte aus dem Graben von der Front, wo es zu Verbrüderungsszenen kam zwischen hauptsächlich Deutschen und Briten, die zu Weihnachten 1914 sich zusammengetan haben und haben gemeinsam Weihnachten gefeiert und danach konnten sie nicht mehr aufeinander schießen. Dann Konsumweihnachten natürlich, das gibt's immer zu kritisieren, aber irgendwie sind wir mittendrin in dieser Welt und machen auf irgendeine, die eine oder die andere Art dann auch immer mit. Und dann gibt's hier Wahlkampfweihnachten. Das ist auch etwas ganz Besonderes. Die Herrschaften in Madrid haben sich ausgedacht, es ist gut, das Volk kurz vor Weihnachten wählen zu lassen. Nach dem Motto, möglichst keine systemkritische Partei, möglichst keine Linke jemals an die Regierung kommen zu lassen. Die könnten uns ja auf die Finger schauen, die Buchhaltung einmal richtig angucken, was wir die letzten Jahre so geklaut und verplempert haben an Milliarden. Also drehen wir das Ganze so, dass das Volk doch eine Angstwahl hat. Angst vor Terrorismus, Angst vor Nationalismus, vor Mikronationalismus. Und mit dieser Formel, fürchte ich, wird die Rechte, wenn es sehr hart kommt, am Sonntag vielleicht sogar wieder gewinnen. Wir hoffen nicht, wir sind guten Muts, trotz alledem. Es ist also ein sehr komplexes, interessantes und ein bisschen verrücktes Weihnachten. Ein Wahlkampf-Weihnachten, hat es noch nie gegeben. In ein paar Jahren wird es ja auch ein Fußball-WM-Weihnachten geben bei 38 Grad, 42 Grad in der Wüste von Katar. Groteske Welt, verrückte Welt, Chaoswelt. Wir kritisieren das hier ständig von unserer Seite aus, versuchen auch mit Hintergrund, Informationen und Fakten unsere Kritik zu belegen. Und vergessen aber auch die gute Laune nicht. Die ist auch immer dabei, oder? Ja, kaufen und einkaufen. Ich habe ein paar Plattentipps mitgebracht und für die Weihnachtszeit ein umfangreiches Kino-Special vorbereitet, um unsere Hörer so ein bisschen auf weihnachtliches Kino einzustimmen. Gut, ich habe auch hier speziell den Weihnachtsmann, den typischen Hollywood-Weihnachtsmann, der macht nämlich immer ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Warum lacht der Weihnachtsmann eigentlich immer so? Ho, ho, ho, ho, ho. Das frage ich mich seit Jahrzehnten in Hollywood-Filmen. Ho, ho, ho, ho, ho. Gut. Ich würde sagen, Bammel, du hattest ja angekündigt, mit Knarf Rellem zu beginnen. Dann schlage ich folgende Reihenfolge vor. Ein Lied von Knarf Rellem. Dann bringen wir einen Beitrag zum Thema Charlie Hayden und danach geht's voll in den Rellem rein. Da hast du ja auch Informationen zur Person, zur Musik. Ja, ich habe so einen kleinen Text vorbereitet dafür, genau, ja. Gut, okay. Welches Lied würdest du denn vorschlagen? Du hattest mir ein paar genannt, ein paar Lieder von Knarf. Ja, ich finde saugut. Autobiografie einer Heizung zum Auftakt. Autobiografie einer Heizung, das habe ich hier. Moment, Knarf Rellem, Autobiografie einer Heizung. Gut, damit geht's jetzt los. Mal gucken, was das eigentlich bedeutet. Ich erinnere mich an meinen alten, der meinte, deine Musik hört sich an wie eine Mülltonne, die den Meyer-Rheiberg herunterrollt. Und ich erinnere mich an meine Mutter, die immer meinte, hört bitte auf, ihr seid so rücksichtslos. Ich erinnere mich an Rolf, der mir auf seinem Mofa entgegenkam. Was ist denn mit dir los? Das ist Punk, Mann, lass dir die Haare schneiden. Ich erinnere mich an meine Lederjacke, auf die ich hinten einen Fetzen Plastiktüte mit der Aufschrift Besser leben und sparen geklebt hatte, sowie Gott GmbH. Meine Mutter warf sie in den Mülleimer. Kannst du nicht mal aussehen wie alle anderen? Nein, niemals. Und ich erinnere mich auch warum. Meine Leistungen im Sport waren so ungenügend, dass ich beschloss, anders zu sein. Ganz klar gekränkte Eitelkeit. Komisch, dass das bis heute wirkt. Ich erinnere mich an die B-52s. Why don't you dance with me? I'm not no Limburger. Think it over. Roll it over in your mind. Und ich erinnere mich an die Dead Kennedys. Too drunk to fuck. We'll be right back.

Vielleicht könnte ich Lieder aus dem Spanischen Bürgerkrieg spielen oder einen Song schreiben über meinen Helden Che Guevara. Ich könnte ein Stück komponieren über den Parteitag der Demokraten 1968 in Chicago, bei dem auf der Straße die Leute von der Polizei verprügelt und inhaftiert wurden. Hayden tat sich mit der Komponistin Carla Bley zusammen und gemeinsam schufen sie das Konzept für ein Album. Ein 13-köpfiges Ensemble dafür zusammenzustellen, fiel nicht schwer. Schwieriger war, einen Produzenten zu finden. Alle sagten nein, wegen der Politik. Schließlich traf Hayden Bob Thiele, der bereits John Coltrane herausgebracht hatte. Er mietete die Judson Hall in New York. Am 27. April 1969 war es soweit. Die Einspielung konnte beginnen. Als Ehrengäste anwesend waren überlebende US-Interbrigadisten, die im Spanischen Bürgerkrieg gekämpft hatten. Es hatte mir zu denken gegeben, über den Spanischen Bürgerkrieg zu lesen. Leute aus der ganzen Welt kamen, um der Republik gegen den Faschismus beizustehen, und verloren. Wenn sie nicht verloren hätten, hätte es womöglich keinen Zweiten Weltkrieg gegeben. Was mich erschütterte, war die Musik, die daraus hervorgegangen war. Musik von Menschen, die den Kampf ihres Lebens führten. Die Songs of the Spanish Civil War befanden sich in Haydens Plattensammlung. Das Album Liberation Music Orchestra besteht aus 8 Stücken. Eingerahmt werden die Bürgerkriegslieder, der Song For Che, der durch ein langes Bass-Solo eingeleitet wird, und das Parteitagsstück von einer Adaption des Einheitsfrontlieds von Brecht und Eisler und der Hymne We Shall Overcome. Teils ist die Musik durchkomponiert, teils frei improvisiert und von einem Stil getragen, der gemeinhin etwas unpräzise als Free Jazz bezeichnet wird. Zwischen den komponierten Passagen erklingen Kollektivimprovisationen und auch die Soli entziehen sich weitgehend funktionsharmonischer Schemata. Die Experimentierfreudigkeit überrascht nicht, war Hayden doch Mitglied des Doppelquartetts von Ornette Coleman, dessen LP Free Jazz von 1961 dem neuen Stil den Namen gab. So haben der Name des Orchesters und der gleichlautende Titel der ersten Schallplatte eine zweifache Bedeutung. Es geht um Musik, die von der Befreiung von Unterdrückung handelt, und sie wird gespielt in einer freien Form, die die Kreativität des Einzelnen zulässt. Die Kritik war weitgehend ablehnend. Man war allein schon irritiert über das Wort Liberation, wegen der Befreiungsfront in Vietnam und so weiter. Ich aber dachte, Befreiung? Das ist es, worauf die USA gegründet wurden, so Hayden gegenüber Goodman. Nach einem Konzert mit Coleman in Lissabon 1971 wurde Hayden sogar verhaftet und von der Geheimpolizei verhört. Die Band hatte den Song For Che spielen wollen und Hayden hatte die Darbietung den Befreiungsbewegungen in Angola, Mosambik und Guinea-Bissau gewidmet. We're on stage in Cascais, which was a resort area of Portugal outside of Lisbon. Many, many thousands of people were there. It came time for my tune. Zuerst wollte ich nicht auftreten, denn Portugal hatte eine faschistische Diktatur als Regierungsform. Aber es hieß, wir haben einen Vertrag unterschrieben, wir müssen das durchziehen. Denk dir was aus, was du tun kannst. Cascaia, in der Nähe von Lissabon. Viele tausend Leute warteten auf meine Nummer. Ich beugte mich über das Mikro und widmete das Lied der Befreiungsbewegung der Schwarzen von Mosambik. Auf dem Flughafen kurz vor dem Abflug tauchten dann 2 Herren auf, die eine Besprechung wünschten. Geheimpolizei. Ich sagte, ich bin amerikanischer Staatsbürger, ich verlange jemanden von meiner Botschaft zu sprechen. Es ist Sonntag, Ihre Botschaft ist geschlossen, Mr. Hayden, war die Antwort. Sie sollten Politik und Musik nicht miteinander vermischen. In unregelmäßigen Abständen entstanden weitere Aufnahmen des Liberation Music Orchestras, beispielsweise als Protest gegen die imperialistischen Kriege der USA in Zentralamerika. 2004 spielte das Orchester das Album Not in Our Name ein, eine Reaktion auf den War on Terror und den Angriff auf den Irak. Charlie Hayden, Musik der Befreiung, basiert auf einem Artikel von Herrn Noah Zeise und veröffentlicht in der Musikzeitschrift Melodie und Rhythmus in der Ausgabe Mai-Juni von 2015. Das letzte Mal, als ich Tim traf, war in einer Bar. Er grinste und fragte, was gibt's Neues? Und er fragte auch noch, ziehen die Raben noch um den Turm? Sieh dir all diese Leute an, allen geht's zu gut und trotzdem zufrieden. Und allen geht's nicht so gut. Und sie machen und machen und machen, Idioten. Der da drüben, Bürgersohn, wär so gerne Sozialist und leidet darunter, dass er nicht geknechtet ist. Ich hab sie alle so satt, Idioten. Der da hat zu viel Leidenschaft und füllt Dinge damit, die sind's einfach nicht wert. Und der könnte Würde haben, aber er hat sie einfach nicht. Sagt, sie will dich, bis du sagst, du willst sie, und dann will sie dich nicht mehr. Und sie weint und sagt, sie wäre lieber tot und bietet ihre Freundin an. Idiotin. Ich hab sie alles so satt, aber vielleicht ist das Quatsch. Eigentlich muss ich nur eine Woche weg. Aber dich, dich mag ich. Du bist anders. Deswegen erzähle ich dir das. Ich dachte, ich würde es nicht schaffen ohne sie. Ich dachte, ich würde es nicht schaffen ohne sie. Ich dachte, ich würde es nicht schaffen ohne sie. Was war ich für ein Idiot? Was war ich für ein Idiot? Jetzt komm ich mir vor, wie frisch entlassen aus dem Krankenhaus. Und ich stehe auf den Stufen und ich lache und lache. Ein leicht diesiger Samstagvormittag hier im Zentrum der gräflichen Stadt Barcelona. Wir hatten gerade gesagt, vor Weihnachtsstimmung. Die Geschäfte sind alle Tag und Nacht geöffnet, fast schon, könnte man sagen. Renfe war zusammengebrochen und Werner ist im Studio. Hallo Werner, guten Morgen. Ja, ja, das mit dem Wetter ist so ein Ding. Ne? Jetzt heute zum ersten Mal seit Monaten keine Sonne. Ne? Ist ja, also für uns macht es nichts aus. Wir haben ja die Sonne im Herzen, ne? Und den Frohsinn im Mut und solche Sachen. Aber vielleicht ist ja doch auch, hat es eine andere negative Konsequenz, das Wetter. Dann gehen die Leute jetzt noch mehr rein in die Kaufhäuser und kaufen wieder sinnloses Zeug. Also von daher gesehen sind das wieder zwiespältige Gefühle, die ich hier habe. Ich hoffe immer, die kaufen sinnvolle Sachen, wie leckere Joghurts, gutes Brot, frisch gebackenes Brot, gute Musik. Bammel, kommen wir zum Thema Musik. Du hast da eine Musikvorstellung. Ja, wo fange ich denn mal an? Ach ja, das Thema Kaufen, genau. Ich wollte mal sagen, Leute, geht mal wieder in den Plattenladen. Kauft mal wieder ein bisschen Vinyl oder auch eine CD, unterstützt mal die armen Künstler. Ich war vor 2 Wochen schon mal hier, habe ein bisschen über meine Kurzaufenthalt in Deutschland gesprochen und jedes Mal, wenn ich irgendwie in eine andere Stadt reise, egal wo auf der Welt, ob es in Deutschland ist oder am Arsch der Heide, ich gucke eigentlich immer, ob es einen Plattenladen in der Nähe gibt und schaue mal, was da so rumsteht. Ich finde einfach, dass das sehr besondere Orte sind, so ein Ort, wo so ein Austausch über Musik stattfindet. Und auch in Hamburg habe ich mir ein paar Plattenläden wieder angeguckt, geschaut, was dort los ist und mal so in die Runde gefragt, was wird denn eigentlich so gehört hier in Hamburg? Gibt es Hamburger Musiker, die spannend sind? In Berlin habe ich auch gemacht, darüber haben wir letzte Woche schon ein bisschen gesprochen, vor 2 Wochen. In Hamburg wurde mir dann immer Schnippo Schranke unter die Nase gerieben, die hatten wir hier schon ein paar Mal. Deswegen habe ich mir die heute eigentlich erstmal zur Seite gelegt und einen Künstler mitgebracht, den ich schon seit vielen, vielen Jahren ganz, ganz toll finde, nämlich Knaf Lellem. Wir haben am Anfang gehört, Autobiografie einer Heizung. Ist einfach, finde ich, gute Musik. Wir haben vorhin gehört, Charlie Hayden, auch gute Musik. Im Hintergrund läuft Miles Davis, auch ganz groß, passt alles auch gut zu Knaf Lellem. Und ich habe mir so einen kurzen Text überlegt, warum haben die mir das da in Hamburg immer unter die Nase gehalten? Knaf Lellem hat natürlich ein neues Album, A Tribe Called Knaf. Wir haben vorhin einen Song von einer älteren Platte gehört, Autobiografie einer Heizung. Der Song hat auch für mich stark autobiografische Züge. Und ja, wer ist das eigentlich, Knaf Lellem? Ich habe mir da einen kurzen Text von live.de gezogen und wollte vielleicht mal kurze Auszüge daraus vorlesen, damit unsere Hörer vielleicht eine Idee bekommen, mit wem sie das da zu tun haben. Zum Namen wirst du ja was sagen. Du wirst das Geheimnis ja ausplaudern. Bammel. Der Name Knaf. Ich bin gerade dabei. Rückwärts lesen. Ja, Knaf Lellem sagt, live.de ist der etwas andere Sexgott, der irgendwann auf die Idee kommt, dass sich sein Name, rückwärts gesprochen, viel besser vor REM, also REM, die englische, in die Band einsortieren lässt. Also Frank Möller, Knaf Lellem. Außerdem klingt Knaf Lellem einfach sexy. Das finde ich auch, haben sie recht. Manchmal fügt er noch ein Ladies Love oder zum Album Einbildung ist auch eine Bildung, ein Reim des Bissi Shisha Shellum hinzu. Mit jeder neuen Platte verändert sich sein Name, jede Veröffentlichung geht als ein Kunstwerk für sich durch. Auf die Fehler im System Popmusik macht Herr Lellem immer wieder gerne aufmerksam. 1999 heißt es, Fehler ist King, doch im Grunde seines Herzens liebt er den Pop, denn schließlich liefert ihm dieser ganze Dreck sein Arbeitsmaterial. Ich persönlich bin immer wieder erstaunt darüber, wie viel musikalische Veränderungen dieser Typ schon durchgemacht hat. Ja. Vielleicht nochmal zu seiner früheren Zeit, ganz unter dem Motto Scheißkapitalismus, erscheint 1990 das Debütalbum von seiner ersten Punkband, Hua. Die habe ich damals auch schon live gesehen, die fand ich schon damals völlig geil. Die Parole bleibt zeitlos aktuell und erscheint gerade in der Ära von Superstars und Medienidioten wichtiger denn je. Knaf Lellem ist in eine Schublade zu stecken, fällt schwer. Rock'n'Roll steht an erster Stelle, gepaart mit Soulpunk, Electronic und Country-Style. Tanzbare Disco-Schwünge sind auch zu hören. Bittersüße Liebesballaden lassen einen willenlos dahinschmelzen. Finde, das beschreibt das ganz gut. Er sagt übrigens, live.de. Ich hatte mir vorhin nochmal einen anderen Song rausgeguckt oder in meiner Vorbereitung für diese Sendung. Arme kleine Deutsche heißt der. Vielleicht können wir den gleich nochmal einspielen. Ja, den habe ich hier auf dem Plattenteller. Der dreht sich hier schon fieberhaft. Sauer, saugeil. arme kleine Deutsche. Seine politischen Parolen, sagt live.de, packt Relem gekönnt in bestechende Musik ein. Was die Toten Hosen nie geschafft haben, klappt in unseren Breitengraden nur noch mit den goldenen Zitronen und Sodogat. Und da gebe ich denen eigentlich auch recht. Es gibt nicht mehr viele Bands, die das so geschickt machen und so ironisch wie Knarf Relem. Er selbst sagt dazu, Pop ist ein grundsätzlich kapitalistisches Segment, in dem sozusagen der Kapitalismus ganz allein selten mal, aber dann mit großer Freude mit dem eigenen Waffen geschlagen werden kann. Und die Quelle ist unbekannt, aber ist ein Zitat von ihm wohl. Und das passt ganz gut zu dem Song, den wir jetzt hier auf dem Plattenteller haben. Arme kleine Deutsche, Knarf Relem. Yeah. Yeah. In den 80ern gab es in New York eine wilde Musikszene, die sich in Abgrenzung an das selbstzufriedene New York No New York nannte. Yeah. Wir nennen unsere Musik jetzt, in Abgrenzung an das selbstzufriedene Deutschland, No Deutschland. Wir bitten Plattenhändler, unsere Musik entsprechend einzuordnen. Hey you, don't watch that, watch this. This is the heavy, heavy No Deutschland Sound. Knarf. Ja, ich wollte mal sagen, endlich haben wir Deutschen wieder ein unverkrampftes, positives Verhältnis zu unserem eigenen Land und zum Patriotismus. Ich muss sagen, ich fand die Verkrampfung schöner. Ja, aber das ist doch nicht normal. Nationalismus ist also normal. Du hast immer das letzte Wort, ne? Arme kleine Deutsche, Knarf, alias Frank. Nein, umgekehrt, Frank alias Knarf. Das ist der Heavy Heavy Deutschland Sound. Über Deutschland werden wir später noch ein bisschen reden. Werner spitzt schon seinen Bleistift hier in meiner Gegenwart. Und ich habe vielleicht noch mal ganz kurz abschließend ein paar Worte zu Knarf Relem zu sagen. Didi hat schon einen weiteren Song von vorbereitet. Ihr seid immer nur dagegen, von dem älteren Album Bitte vor R.E.M. einordnen. Finde ich auch ganz toll, das Album. Schön, dass wir das hier noch zur Seite gestellt haben. Ich sage nur mal ganz kurz vielleicht so 3-4 Sachen zu Knaf Röllem, was er denn jetzt im Moment so macht. Sein letztes Album mit Einbildung ist auch eine Bildung, ist der Punkrocker 2004 endlich wieder in aller Munde. Das heißt natürlich nicht, dass er in der Zwischenzeit auf der faulen Haut lag. Im Gegenteil, der Kosmopolit zieht in die schöne Schweiz, eröffnet die Soellenbar in Zürich, sammelt fleißig Material für seine neuen Songs, tüftelt gemeinsam mit Viktor Majarek und DJ Patex an gut gelaunten Sounds und veröffentlicht hier und da einen Beitrag für diverse Sampler. 2003 setzte seine große Split-Single gemeinsam mit Saalschutz als Headliner vom Wir sind fucking Independent Festival in Köln, lässt er 2004 Clubs aus allen Nähten platzen, egal wie krank er ist, und seine Bandmitglieder, wie er und seine Bandmitglieder auch sein mögen. Ja, in den Folgejahren veröffentlicht, das finde ich eigentlich auch ganz toll und spannend, er in unregelmäßigen Abständen zwar, dafür immer wieder, Album um Album, weniger konsistent die Namen, unter denen dies vonstatten geht. Rellums Ergüsse erscheinen unter anderem unter dem Banner Knaf Rellum Trinity, Die Zukunft mit Bernadette Lahengst oder 2050 großartig als A Tribe Called Knaf. Und da sind wir wieder beim Thema, das ist die Platte, mit der ich heute Morgen angefangen habe. Das aktuelle Album von ihm, daraus spielen wir jetzt nichts, denn ihr sollt jetzt alle schön nicht zu Amazon gehen, sondern in euren benachbarten Plattenladen und dort den unfreundlichen und arroganten Plattenverkäufer auf die Nerven gehen und nach dieser Platte fragen. Und bitte, wenn ihr selber wühlt in den Regalen, bitte vor Rem wühlen. Ganz da genau. Da findet ihr nämlich Knaf Rellum. Rellum, Knaf. Ein Diskussionsbeitrag, das Lied, ich hatte mir die CD 2007 besorgt. Und hinter dem Lied Track 11, Ihr seid immer nur dagegen, habe ich mir eine handgeschriebene Notiz gemacht. Verrückt, genial, habe ich dazu geschrieben. Mal gucken, ob das stimmt. Hören wir also Knaf Rellum. Dieses Stück heißt Ihr seid immer nur dagegen, macht doch mal bessere Vorschläge. Ihr seid immer nur dagegen, macht doch mal bessere Vorschläge. Dieses Stück heißt, ihr seid immer nur dagegen, macht doch mal bessere Vorschläge. Heißt, ihr seid immer nur dagegen, macht doch mal bessere Vorschläge. Oh, Compañeras y compañeros, la revolución comienza acá en la radio, en Contrabanda, 91.4 de la FM en Barcelona. Desde Cuba le mandamos a todos los subcomandantes un cordial historia o suerte, papito. Ja, ihr seid immer nur dagegen. Knarf Rellem von seinem Album Bitte vor Ariem einordnen. Ihr seid immer nur dagegen, Werner, das ist ja praktisch eine Steilvorlage für dich. Mach doch mal bessere Vorschläge. Ich bin heute Morgen auf dem Fahrrad hier ins Studio, auf dem Weg ins Studio hier durch die Stadt geradelt und an diesen ganzen scheiß Wahlplakaten vorbeigefahren. Ist ja überall auf der Welt gleich scheinbar, wenn Wahlkampf ist, dann sollen unsere Gehirne erweicht werden. Das passiert hier im Studio zum Glück nicht, Werner, du hast da schon ein bisschen was vorbereitet. Ja, wenn du sagst, wir sind immer nur dagegen, wen meinst du denn überhaupt mit wir? Wir armen kleinen Deutschen, oder? Na, wir beide auf jeden Fall. Ja, ja, aber das höre ich schon seit 1968, ne? Es ist leicht zu protestieren, dagegen zu sein, ne? Aber sagt doch mal, wofür ihr seid. Das müssen wir uns schon seit Jahrzehnten anhören, ne? Ja, Deutschland oder Spanien ist ja im Grunde immer das gleiche Thema. Also morgen ist der sogenannte 20. Dezember hier und da ist jetzt also einer der Höhepunkte, um nicht zu sagen der Höhepunkt unserer Demokratie steht vor der Tür. Wahlen, allgemeine Wahlen zum Parlament in Madrid. Und ja, also ich habe mir es irgendwie abgewöhnt, Resultate von Meinungsumfragen, Wahlabsicht am nächsten Sonntag, was die Leute da so sagen und dann kommen irgendwelche Prozentsätze raus, wer wie viel Leute welche Partei wählen werden. Aber da kannst du ja nichts drauf geben. Das ist ja auch eine Erfahrung, die wir machen konnten, auch in den letzten 40 Jahren. Eine andere Geschichte, die man sich auch im Grunde abschminken kann, sind diese Diskussionen, wo sie dann im Fernsehen auftreten. Also wirkliches Trommelfeuer in den letzten Wochen, entweder nur zwei Kandidaten oder vier Kandidaten oder sieben oder acht Kandidaten und dann wichsen sie sich einen ab da, dass es nur so seine Freude hat, ja. Aber jetzt vorgestern ist doch was vorgekommen, was sehr Interessantes und also was ganz Schlimmes, ja. Da ist also der Kandidat von der Partido Popular, von dieser rechtskonservativen Partei, ist in seiner Heimatstadt Pontevedra in Galizien spazieren gegangen, beziehungsweise in der Fußgängerzone hat er sich unter sein Volk gemischt, ja. Und dann schmuggelt sich da so langsam so ein 17-jähriges Jüngelchen an ihn ran und haut ihm plötzlich eine in die Fresse. Also ich habe es dann gesehen im Fernsehen, ein richtig gut sitzender, kräftiger Faustschlag, ne, ins Gesicht, die Brille ist kaputt gegangen, das Opfer, Rajoy konnte nicht umfallen, weil er zwischen vielen Leuten stand, ja. Jetzt muss man natürlich sagen, das ist nicht so die feine englische Art, ne, so vorzugehen, aber ich muss sagen, ich hatte doch wieder so eine kleine stammheimliche Freude, wie damals 1977, wenn sich noch jemand erinnert an den Mescalero-Artikel, wo die RAF den Generalbundesanwalt Buback erschossen hat, ne? Dann erschien dann ein Artikel in der Zeitung vom ASTA in Göttingen, wo der Autor, also ein gewisser Mescalero, so hat er unterschrieben, gesagt, er konnte sich dann doch eine klammheimliche Freude nicht verkneifen. Ne? Und dann sind die Rechten natürlich über ihn hergefallen. und auch Leute, die sich mit ihm solidarisiert haben, ne? Also Peter Brückner zum Beispiel, Uniprof, musste dann den Dienst quittieren, und noch andere, die auch die veröffentlicht und unterstützt haben, also gesagt haben, in der Demokratie muss es das Recht existieren, sowas veröffentlichen zu können. Ja. Und ganz viele Leute hatten dann Probleme nachher auf der Arbeit. Ja, ja, also das zum Wahlkampf hier in Spanien. Gut, wir wählen sowieso nicht. Wir sind ja Giris, wir sind ja Ausländer. Wir können da in Ruhe abwarten und Tee trinken. Ja. Oder Bier. Ja, Bier lieber. Es gibt natürlich berühmte Fälle von sogenannten Attentaten vor den Wahlen bzw. im Wahlkampf. Wer erinnert sich nicht an die Frau, die Oscar Lafontaine damals in den Hals stach mit einem Messer? Dann gab es die Schüsse auf Schäuble. Dann gab es die kleine Statue in Venedig, glaube ich, war das, die Berlusconi in die Fresse flog und sein 8000 Mal operiertes Gesicht schief werden ließ. Die Eier auf Helmut Kohl nicht zu vergessen. Eier auf Kohl. Wo ist da die Grenze, meine Damen und Herren? Was ist legitime Notwehr des Volkes gegen einen Blutsauger, Tyrannen und Dieb? Weil ja bekannt ist, dass Mariano Rajoy, wenn dieser Mann von Gewalt spricht, vergisst er aber, dass die Politik, die er in den letzten 4 Jahren mit seiner Clique und seiner Kaste hat machen lassen, eine extreme Gewalt gegen das spanische Volk war und immer noch ist. Was mir auffällt bei diesem sogenannten Hau-ihm-in-die-Fresse-Attentat, ist, wie freundlich die Presse damit umgeht. Das ist für mich ein Alarmsignal. Die Presse geht unheimlich freundlich damit um. Stellen wir uns einmal vor, das wäre ein Linker gewesen, der ihm da in die Fresse gehauen hätte, und nicht ein entfernter Verwandter. Ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt, dass dieser jungsche Typ der Sohn einer entfernten Cousine von Rajoy ist. Da hätte man aber ein Fass aufgemacht, oder? Ja, ja. Also das noch als kleine Anekdote. Also es ist tatsächlich der Sohn von einer, genau, von einer Cousine von der Frau von Rajoy, ne? Also aus einer gut situierten, alteingesessenen Familie in Pontevedra, selber alles PP-Wähler, ja. Und denen ist das Söhnchen jetzt so geraten. Aber gut, in diese Liste von Attacken auf Politiker und Politikerinnen, natürlich Beate Glasfeld, haben wir ja vor kurzem schon mal drüber geredet, gehört auch dazu. Und natürlich ist es nicht schön, ja, sowas zu machen. Vielleicht innerhalb dieser Geschichten muss man nochmal, würde ich mindestens differenzieren. Eine Sache ist natürlich, mit dem Messer jemand in den Hals zu stechen oder... Also selbst die Geschichte mit Berlusconi, das war ja nicht nur einfach eine Ohrfeige oder Faustschlag, ja, wie jetzt bei Rajoy, sondern es war immerhin so eine Nachbildung vom Mailänder Dom, aber so eine gusseiserne kleine Nachbildung, die hat er dann in die Fresse gekriegt. Also das finde ich auch schon ein bisschen heavy, obwohl es sich um Berlusconi handelt, der das natürlich tausendmal verdient hat. Genauso wie du sagst, Rajoy. Ja, es ist dieser Faustschlag gegen die Faustschläge, die der Rajoy 4 Jahre lang jeden Tag ausgeteilt hat an die Leute, die auf die Straße fliegen oder die zwangsgeräumt werden oder denen der Lohn gekürzt wird oder die Abfindung abschafft mit seiner Arbeitsmarktreform, ja. Also da würde ich schon ein bisschen dazu auffordern, mal abzuwägen, was wirklich schlimmer ist. Wir sind ja hier sowieso in solchen Fällen mehr für symbolische Gewalt, das heißt eine riesige, ranzige, wenn es geht, Sahnetorte würde da den gleichen Zweck erfüllen wie ein Faustschlag, nur besser ankommen beim Volk. Aber so ist es eben, die Leute sind aufgepeitscht. Gut, dass es kein Linker war, sagen wir, dann hätte man einen Grund gehabt, um eine Verhaftungswelle oder irgendwie sonst was vorzunehmen und eine Hetze sondergleichen einzuleiten, eine Hetzkampagne. Das ist jetzt nicht geschehen. Man kocht das klein. Es war ein Verwandter, ein verstörter junger Mann aus dem familiären Umfeld. Und so wird das ganz klein gekocht. Und er macht auch nichts. Er will auch keine extra Anzeige erstatten und so weiter. Na, Sahnetorte haben wir. Ranzig. Ranzig. Eine ranzige Sahnetorte. Ja, oder faule Eier oder so. Oder es gibt ja Leute, die haben relativ flüssige Scheiße im Plastikbeutel gepackt. Also das tut dann nicht so weh. Das ist aber auch unangenehm, ne? Ja, Wahlkampf in Spanien. Da gibt es im Moment einen sogenannten Darling der Presse, auch der Spiegel hat in dieser Woche eine Riesenreportage über den spanischen Wahlkampf an die Kioske gebracht. Der nennt diesen Artikel der talentierte Señor Rivera. Der ist also, wie gesagt, der Medienliebling im Moment. Der wird gehätschelt, verwöhnt. Ada Colau, unsere Bürgermeisterin, hat ihn klar definiert. Sie hat gesagt, das ist die neu parfümierte Rechte und sonst gar nichts. Im Spiegelartikel kommt das gar nicht so durch. Da heißt es, bei der Parlamentswahl könnte das alte System abgestraft werden. Nach 4 Jahren absoluter Mehrheit der Konservativen, begleitet von Wirtschaftskrise und Korruptionsskandalen, wollen die Wähler neue Kräfte und neue Köpfe. Und dann beginnt der Artikel direkt mit, er ist Vorsitzender der Partei Ciudadanos, Bürger, die erst seit diesem Jahr landesweit aktiv ist. Seit Wochen heißt es, da ist Rivera auf allen Fernsehkanälen zu sehen. Rivera empfängt den Spiegel in der schlicht eingerichteten und weiß-orange gestrichenen Parteizentrale in Barcelona. Der Jungstar der spanischen Politik, so nennen die den, ist so mobil, dass er noch nicht einmal ein eigenes Büro hat. Weil alle anderen Räume belegt sind, gibt er ein Interview in einer Abstellkammer. Gut. Seine Beliebtheit zeigt, wie überdrüssig viele spanische Wähler der regierenden Volkspartei PP sind. Und dass das alte Zwei-Parteien-System, in dem sich Konservative und Sozialisten von der PSOE stets abwechselten, nach über 3 Jahrzehnten am Ende scheint. 2006 hatten sich die Ciudadanos in Barcelona zusammengefunden, um sich gegen die immer stärker werdenden Unabhängigkeitsbestrebungen in Katalonien zu stellen. Rivera führte sie damals ins regionale Parlament. Bis zu Beginn dieses Jahres beschloss er, neue Leute in ganz Spanien zu rekrutieren und überregional anzutreten. In den letzten Monaten überholten die Ciudadanos die linkspopulistische Protestpartei Podemos des Madrider Politologen Pablo Iglesias, der 37 Jahre alt, in den Wahlprognosen. Sie liegen in Umfragen auf Augenhöhe mit PP und PSOE bei gut 20%. Die Situation ist jetzt also so, wir haben 4 Parteien, die bei gut 20% liegen. Das ist die PP, das ist die neofrankistische Rechte, ihr parfümierter Ableger, die Ciudadanos, ebenfalls rechts, neofrankistisch wahrscheinlich ebenfalls, dann die PSOE, die traditionellen Sozialisten und eben die aus der 15M-Bewegung, der Bürgerbewegung hervorgegangene Protestpartei Podemos. Diese 4 werden das Rennen irgendwie machen und da gibt es 2 Möglichkeiten zu koalieren. Eine rechte Koalition oder eine linke Koalition, je nachdem, wie die Mehrheitsverhältnisse liegen. Was denkst du, Werner? Na, je nachdem, was man unter rechts und links versteht. Also wenn du ganz klar sagst, PP rechts, diese neue Partei, Ciudadanos rechts. Also bei den Sozialisten kannst du das ungestraft auch sagen, rechts, ja. Und dann bleibt eben noch diese Podemos übrig und eine andere kleine Partei, Izquierda Unida, die auch wahrscheinlich so ungefähr 5% bekommen werden. Also die sind getrennt zur Wahl gegangen, obwohl sie natürlich viele Sachen gemein haben. Aber gut, für eine mögliche Koalition ist ja immer noch Zeit dann. Nee, aber die 2 großen Parteien, also die PP und die PSOE, die also jetzt praktisch seit Francos Tod hier das Sagen haben und sich abwechseln, die haben eben dermaßen abgebaut, die werden so viele Stimmen verlieren, im Vergleich zur letzten Wahl, dass jetzt eben die Rechte, also die ökonomische Rechte, die wirkliche Macht hat, ne, dass die eben schon seit vielen, vielen Monaten ganz bewusst diese neue Partei, diese Ciudadanos, da aus dem Boden gestampft haben und finanziert haben. Und so soll eben dann das System gesichert werden. Ne? Also wir wollen sehen, wie das ausfällt morgen. Ich glaube, dass die Podemos, diese neue linke Partei, sehr viel mehr Stimmen bekommen wird, als alle Meinungsumfragen voraussagen. Ich glaube, also, das wird die große Überraschung sein. Ja, und Zeit wär's, dass mal sowas passiert. Ne? Nur als kleine Anekdote noch, dieser Innenminister, den wir hier haben, gewisser Fernández Díaz, auch von dieser rechten Partei PP, als ein erzkonservativer, reaktionärer, nationalfaschistoider Typ, Innenminister, also dieser Typ, der könnte genauso gut unter Franco Innenminister sein. Genauso, ne? Da ist kein Unterschied. Ne? Und der hat jetzt einen Film gemacht, beziehungsweise ein Regisseur, also Regisseur in Anführungszeichen, hat den Film gemacht. Den Namen könnte ich jetzt sagen, aber den braucht man sich wirklich nicht zu merken. Dieser Film heißt El Colibri und im Grunde ist es nur ein Interview mit diesem Innenminister. Der soll am ersten Weihnachtstag sogar jetzt in die Kinos kommen. Ja. Solche Sachen passieren da. Ne? Und da stellt er sich also jetzt vor, dieser Innenminister in diesem Film erzählt seine Geschichte, wie er zum Glauben gekommen ist, wie Gott zu ihm gesprochen hat, seine Erleuchtung und so. Also er glaubt wirklich an Wunder, dieser Typ. Ne? Er sagt dann so Sachen, wir alle haben einen Schutzengel. Ja. Und dann ist bei den Dreharbeiten zu diesem Film in Anführungszeichen, mal kurz die Elektrizität ausgefallen. Dann sagt er aber wirklich ernsthaft, ne, der Teufel ist immer aktiv. Ja. Also solche Leute haben wir hier an der Regierung. Und dann weiß ich, man könnte da stundenlang drüber erzählen, die Tochter von Franco, Carmen Franco Polo, die zahlt bis heute keine Steuern. Ja. Warum? Weil unser Ex-König Juan Carlos de Borbón hat ihr eben kurz nach Francos Tod einen Adelstitel verliehen als Herzogin und Große von Spanien und so. Ja, das ist unser Spanien heute und hoffen wir, dass die Wahl morgen ein bisschen dazu beiträgt, dass sich da langsam was ändert. Die gute Botschaft ist hier in diesem Kontext, dass ein Viertel der Wahlberechtigten noch unentschieden ist, doch voraussichtlich, und das kann man jetzt schon sagen, wird keine Partei alleine regieren können. Es wird also zu Allianzen und Koalitionen kommen. Und da kommen wir wieder zu diesen Ciudadanos. Die geben sich im Moment offen nach allen Seiten. Wir sind eine junge, eine saubere Partei. Wir wollen frischen Wind ins System bringen. Das macht sie leider attraktiv für unentschlossene Wähler und junge Analphabeten, politische Analphabeten, die von Politik keine Ahnung haben. Die hören nur, was diese Leute sagen und lassen sich da auf den Leim locken. Bleiben festkleben, wählen die und dann haben wir den gleichen Mist wie immer. Aber wir sind zuversichtlich. Wir hoffen, dass Podemos rankommt. Das ist zumindest unsere persönliche, subjektive Meinung und unser Wunsch hier im Niemandsland. Wie das Land vor der Wahl wirklich aussieht, das haben wir letzte Woche versucht zu schildern. Da hatten wir gesagt, dieses gelogene, gefälschte Wirtschaftswunder ist der größte Quatsch, den es überhaupt gibt. Wir hatten Zahlen genannt, wir hatten gesagt, über 7 Millionen Spanier können inzwischen ihre Stromrechnung nicht mehr bezahlen. 3/4 der neuen Arbeitsstellen sind befristet, fast 1/4 der Verträge in der ersten Hälfte 2015 galten für weniger als eine Woche. Arbeitsverträge für weniger als eine Woche, das muss man sich einmal vorstellen. Und die Erwerbslosenquote unter den Jugendlichen liegt nach wie vor bei über 40%. Das ist die zweithöchste Rate der EU hinter Griechenland. Und jeder vierte Angestellte kann mit seiner Arbeit nicht einmal mehr die Grundbedürfnisse befriedigen. Das heißt, er kann noch nicht mal mehr seine Wohnung bezahlen, sich Kleidung und Essen kaufen. Mit einem Ganztagsjob. In dieses Panorama hinein muss man den Wahlkampf jetzt projizieren und muss gucken, welche Kreise und Klicken da versuchen, dieses System weiter aufrechtzuerhalten. Die gelogenen Zahlen hatten wir letzte Woche, wie gesagt, genannt. Dass Rajoy seine Amtszeit nun mit 270.000 Arbeitslosen weniger abschließt, wie er behauptet, als sein sozialistischer Vorgänger, liegt natürlich an einem Rückgang der aktiven Bevölkerung. Viele sind ins Ausland gezogen, vorzeitig in Rente gegangen oder lassen sich entmutigt von langen Jahren ohne Job und ohne Anrecht auf Unterstützung nicht länger als Stellensuchende überhaupt erst registrieren. Andere jobben natürlich schwarz. Wieder andere haben sich in der Not selbstständig gemacht. Compañera y compañero, la revolución comienza acá en la radio en Contrabanda 91.4 de la FM en Barcelona. Desde Cuba le mandamos a todos los subcomandantes un cordial historia o suerte, papito. Es ist Samstag, der 19. Dezember 2015. Es war ein historischer Tag. Der Klimagipfel in Paris hat das erste Abkommen geschlossen, das alle Staaten der Erde zur Minderung der Treibhausgase verpflichtet. Die Erderwärmung soll auf 1,5 bis 2 Grad begrenzt werden. Der Schritt am Samstagabend vergangener Woche erfolgte mehr als 2 Jahrzehnte nach der Verabschiedung der Weltklimakonvention 1992. Seither stieg der jährliche globale Treibhausgasausstoß um rund 60%. Ja, also ich habe das nicht sehr genau verfolgt, muss ich zugeben. Dann jetzt wird es so verkauft und hingestellt. Endlich ist es gelungen, eine Vereinbarung zu treffen, die von allen Staaten getragen wird und so nach der Katastrophe von Kyoto und anderen Fracassos in Kopenhagen und so. Jetzt haben wir es endlich geschafft. Aber dann gab es noch ein kleines Problem am Ende, also 5 Minuten vor der Pressekonferenz, wo dann die Sache angekündigt werden sollte, wo das dann fast noch gescheitert wäre. Da haben sie dann, ungefähr so, das ist jetzt eine Frage, ob man auf Spanisch oder Englisch oder Deutsch die Sache diskutiert. In dem Text, wo es also drum ging, die Treibhausgase zu reduzieren, die Verpflichtung, die jedes Land haben soll, bis zu welchem Termin, um wie viel zu reduzieren. Da hieß es im Text, die Regierung müssen das erbringen, diese Leistung, ja. Und auf einmal sind dann die Amerikaner, haben sich auf die Hinterbeine gestellt, haben gesagt, da ist ein Übersetzungsfehler, und haben dann durchgeboxt, dass dieses Müssen durch Sollen ersetzt wird. Ja. Die Regierungen sollen das reduzieren, diese Menge, und bis zu diesem Zeitpunkt. Ja. Ist der Text auf Englisch, wäre, ne? Ja, ja, ja. Zwischen must oder have to und should oder shall. Ich weiß nicht. Shall oder should. Ja, ja, ich weiß nicht. Ja, ja. Auf Englisch gibt es ja da auch wieder linguistische Feinheiten. Ja, ja. Okay, also jedenfalls haben die sich da drauf berufen und haben das dann durchgesetzt, die Amerikaner. Wahrscheinlich die anderen, denen das nicht gefallen hat, die haben am Ende klein beigegeben, vor allem Hollande, der. Das war ja in Paris, und er musste das als, natürlich als Erfolg verkaufen. Das hilft ihm dann auch wieder weiter. Ne? Und dann ist Frankreich sogar hergegangen und hat die Schuld auf sich genommen, also dass die Schuld der Veranstalter sei, dass das angeblich falsch übersetzt worden wäre. Und dann haben sie also abgestimmt, und die Version Light wurde angenommen, und es wird uns jetzt als Erfolg gekauft. Und das einzige Land, das zwar auch die Sache nicht blockiert hat, sondern hinterher gesagt hat, dass sie das aber nicht gut finden, ist Nicaragua. Bringen wir mal kurz eine Zusammenfassung des Ergebnisses des Klimagipfels. Also der neue Vertrag soll 2020 in Kraft treten. Wie gesagt, Verminderung und Limitierung der Treibhausgasausstöße um rund 60%. Also auf 1,5 bis 2 Grad soll der Klimawandel bzw. die Erderwärmung begrenzt werden. Die selbst gesteckten Klimaziele der einzelnen Staaten sollen alle 5 Jahre nachgebessert werden. Den Entwicklungsländern werden ab 2020 Klimahilfen von 100 Milliarden Dollar jährlich für CO2-freie Energien und Anpassung an die Erderwärmung zugesichert. Politiker begrüßten das Ergebnis einhellig. Du hast gerade gesagt, Frankreichs Präsident François Hollande sagte, es sei die schönste und friedlichste aller Revolutionen vollbracht worden, die Revolution für den Klimawandel. Sein US-Kollege Obama sprach von einem möglichen Wendepunkt für die Welt. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks von der SPD erwartet, dass der Paris-Vertrag Investoren ein Signal gibt, Aktien von Konzernen abzustoßen, die ihr Geschäft mit fossilen Energien betreiben. Investoren brauchten klare Ziele, welche Branchen zukunftsfähig seien, sagte sie auf Anfrage der Presse. Ich bin ganz sicher, dass das ein klares Signal ist. Umweltverbände bewerten den Vertrag allerdings ein bisschen skeptischer bzw. kritischer. Greenpeace befand, Paris gibt der Welt zwar Hoffnung, der Kohle- und Ölindustrie gibt das Abkommen den klaren Rat, sucht euch ein anderes Geschäftsmodell. Aber ob das funktioniert, ist eine andere Sache. Der Bund bleibt skeptisch. Das Abkommen liefere keine angemessenen Antworten auf die Klimakrise. Wirtschaftsverbände mahnten gleich, bevor die Politik neue Regeln für sie festsetze, sollten zuerst einmal Entwicklungsländer mehr für den Klimaschutz tun und so weiter. Da sind wir wieder bei der alten Leier. Unser Blick in die Presse. Unser Blick erstmal auf das Titelbild des Spiegels. Da heißt es ganz groß in Schwarz-Rot-Gold, die verstörte Nation. Da sieht man Leute, die auf einer Schräge nach unten abrutschen. Sie fallen hin. Verliert Deutschland seine Mitte, heißt es da. Zu diesem Thema gibt es einen riesigen, langen Bericht. Eine empirische Umfrage ist gemacht worden. Als Titel steht da Aufstand der Ängstlichen. Einer neuen rechten Bewegung laufen die Bürger zu, ihre Anhänger wirken wie Biedermänner, doch sie verachten das politische System und fühlen sich durch Flüchtlinge bedroht. Davon profitiert vor allem die AfD. Hierzu führt der Spiegel aus: Noch geht es um eine radikale Minderheit, noch überwiegen die Zehntausenden Freiwilligen, die täglich in den Flüchtlingseinrichtungen ihre Hilfe anbieten. Noch ist das Bild gemischt. Es gibt die Verzagten und Verzweifelten, aber eben auch die Zuversichtlichen und Zupackenden. Doch zugleich wächst eine neue rechte Bewegung, deren Methoden geschickter und deren Anziehungskraft weit größer ist als die ihrer Vorgänger. Wenn in der Vergangenheit von Rechten die Rede war, handelt es sich oft um glatzköpfige Schlägertypen mit Bomberjacke und Springerstiefeln, die große Probleme hatten, sich Blood and Honor ohne Rechtschreibfehler auf den Arm stechen zu lassen. Seit den 90ern wurde die Springerstiefel-Fraktion dann von der Gruppe der autonomen Nationalisten abgelöst, die zur Tarnung sogar linke Szenekluft anzog, aber ähnlich gewalttätig blieb. Diese Straßenradikalen gibt es zwar auch heute noch, aber sie haben Verstärkung bekommen. Die neue rechte Mitte kommt aus der bürgerlichen Mitte der Gesellschaft. Sie umfasst wertkonservative Intellektuelle, fromme Christen und Wutbürger und zieht auch Menschen an, die sich sonst als Linke bezeichnen würden, etwa Putin-Bewunderer, Globalisierungsgegner und radikale Pazifisten. Es wächst zusammen, was lange nicht zusammengehörte. Gemeinsam bilden sie eine lautstarke Protestbewegung, die mit Straßendemonstrationen und einem digitalen Stimmungsfeldzug im Internet das Klima im Land radikalisiert. Das klingt ja interessant. Linke sollen auch dabei sein und Wutbürger. Wutbürger ist eine Schöpfung der Neoliberalen gegen protestierende Menschen, zum Beispiel damals in Stuttgart, als es gegen den Stuttgarter Bahnhof ging. Da hatten die Rechten in Deutschland zwei Vokabeln erfunden, Gutmenschen und Wutbürger. Mit Wutbürger will man Leute abqualifizieren, die sauer sind, dass ihnen etwas vor die Nase gesetzt wird von ihren Steuergeldern, das nur einer kleinen privilegierten Schicht zugute kommt. Aber gut. Der Staat und seine Organe, führt der Spiegel aus, wie Regierung und Parlament, werden in einer Weise verächtlich gemacht, wie man dies seit der Gründung der Bundesrepublik nicht mehr erlebt hat. Wie in fernen deutschen Zeiten werden Regierungsvertreter wieder als Volksverräter denunziert, das Parlament als Schwatzbude und die Zeitungen der Mitte als systemkonforme Presse. Es ist natürlich schwer, über dieses Thema ohne Emotionen zu sprechen. Was man da aus Deutschland mittlerweile hört, ist teilweise erfreulich, teilweise beängstigend, teilweise schrecklich, teilweise macht es Mut, aber es ist kein normaler Zustand, es ist kein normales Land mehr, so viel kann man feststellen, ohne in die eine oder andere Richtung zu gehen. Es ist nicht allein, so heißt es, die Flüchtlingspolitik der Bundesrepublik, welche die neue rechte APO, so nennen die das, außerparlamentarische Opposition, zusammengebracht hat. Die Ursprünge liegen tiefer. Sie reichen, so heißt es weiter in der Reportage, zurück zu den Protesten gegen Hartz IV, gegen die Euro-Rettungspolitik oder umstrittene Bauprojekte wie Stuttgart. Das schreibt der Spiegel und der Spiegel mischt hier eigentlich linke Protestkultur und diese neue rechte Protestkultur und Neonazikultur als ein einziges Phänomen zusammen. Und hier muss man dem Spiegel wirklich ordentlich eins auf die Ohren hauen. Ich habe jetzt hier aus der Reportage ein paar Stellen zitiert, aber diese Reportage mieft meiner Meinung nach einem Unterklassen- und Protestbashing, was die da vornehmen, das mir eigentlich ziemlich übel aufstößt, wenn man einmal die Fakten anguckt. Ja, also das kann ich nur unterstützen. Im Grunde hat der Spiegel diese Sache nie begriffen, nie, seit seiner Existenz, seit die US-Amerikaner nach dem Krieg eben da den Spiegel auch gepusht haben, mit Augstein damals, in der Zeit, wo es dann wirklich eine richtige, echte APO gab, nämlich 1968 fortfolgende, schon da war diese Grundhaltung vom Spiegel klar, ne? Rechts gleich links, links gleich rechts, die Extreme treffen sich und so ein Scheiß. Aber gut, das ist eben der Spiegel, da kann man nichts machen. Aber jedenfalls, was du vorher da zitiert hast, die Wutbürger, ja, da ist auch noch der Unterschied zu der APO von damals. Ne? Die APO von damals hat von älteren Bürgern keinerlei Unterstützung bekommen. Ganz wenige linke Intellektuelle ausgenommen. Aber heute, damals gab es ja auch diesen falschen Spruch, trau keinem über 30. Ne? Was natürlich auch nicht so super korrekt ist, aber immerhin. Aber heute sind die da, die Leute, wie du sagst, aus der Mitte der Gesellschaft, die anständigen Bürger. Ne? Und dann bestärkt sich das natürlich. Die früheren Bomberjackenträger und Springerstiefelträger oder die heutigen, die heute die gleichen Aktionen machen, das bestärkt sich gegenseitig. Und dann fühlen die sich natürlich, wenn da jetzt der 60-jährige Nachbar und seine Frau auch protestieren, dann habe ich ja recht, und das animiert die dann eben, und das, die Konsequenz ist eben, dass sich im Vergleich zum letzten Jahr jetzt die Angriffe auf die Asylunterkünfte vervierfacht haben, ja, viermal mehr als im letzten Jahr. Also Anschläge, Brandanschläge, Körperverletzungen, aber auch andere Sachen wie Sachbeschädigung oder Hetze im Internet. Und wenn man das alles dazu nimmt, dann ist es natürlich noch viel mehr. Ja, so sieht's aus in Deutschland. Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. Aber die rund Million Flüchtlinge, die Deutschland 2015 erreicht haben, wirken nun wie ein Katalysator für die neue rechte Bewegung. Die Angst vor Fremden und Überfremdung beschleunigt ihren Zusammenschluss und treibt ihr täglich neue besorgte Bürger zu, schreibt der Spiegel. Na gut, was erwarten die auch, wenn man in eine Problemzone, wo sowieso die Unterprivilegierten leben, Tausende von fremden Menschen hinpackt, die natürlich ihr Recht auf Asyl wahrnehmen? Was soll dabei rauskommen? Das kann sich jeder ausrechnen. Die Leute werden sauer, die Leute haben Angst, die Leute wissen natürlich, uns wird das weggenommen, nicht den Reichen, die uns diese Politik eingebrockt haben, und den Staaten, die haben bombardieren lassen. Diese Probleme sind leider real. Die deutsche Gesellschaft wirkt verunsichert wie selten zuvor. In einer Umfrage von TNS-Forschung im Auftrag des Spiegel gaben, Achtung, 84% der befragten Bürger an, dass die hohe Zahl der Flüchtlinge, die derzeit zu uns kommen, Deutschland nachhaltig verändern werde. Weitere Zahlen, 54% sagten, sie hätten Sorge, dass wegen des Flüchtlingszuzugs die Terrorgefahr steige. 51% glauben, dass die Zahl der Straftaten zunehmen wird. Und 43% befürchten einen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Diese Antworten zeugen von einem tiefen Unbehagen in der Gesellschaft. Viele Bürger wirken dieser Tage orientierungslos, führt der Spiegel aus. Sie fühlen sich mit ihren Befürchtungen nicht ausreichend ernst genommen von einer Bundesregierung, die im Management der Flüchtlingskrise nicht gerade einen souveränen Eindruck hinterlässt. Das heißt nicht, dass diese Bürger den Lockrufen der neuen Rechten erliegen werden, aber sie sind anfälliger geworden. Das Phänomen des Rechtspopulismus ist dabei kein typisch deutsches. Fast überall in Europa gewinnen rechtspopulistische Bewegungen und Parteien seit Jahren Zulauf. Auf dem ganzen Kontinent scheinen sich die Gesellschaften zu radikalisieren, während es in der Mitte immer leerer wird. Bislang jedoch hatten Politik und Bürger in Deutschland genügend Abwehrkräfte gegen die rechte Versuchung, gegen Bewegungen wie den Front National in Frankreich etwa, der erst vergangenen Sonntag einen triumphalen Erfolg bei den Regionalwahlen feiern konnte. Verstörte Nation, eine große Umfrage, weitere Zahlen zum Thema. Da haben wir hier, die Deutschen sind verunsichert, hin und her gerissen zwischen einem großen persönlichen Engagement für die Flüchtlinge und Ängsten, dass die Terrorgefahr steigen könnte. Nur eines scheint ihnen so gut wie sicher, dass sich das Land nachhaltig verändern werde. Merkels Entscheidung, halte ich für richtig, sind 50%, halte ich für nicht richtig, 42%. Für Leute mit höherem Schulabschluss sind 64%, die das für richtig finden. Für Leute nur mit Hauptschulabschluss oder mittlerer Reife sind es 45%. 84% der Befragten glauben, dass die hohe Zahl der Flüchtlinge Deutschland nachhaltig verändern werde. 15% nur glauben das nicht. Auf das Titelbild der Time, Person of the Year, da sieht man ein Ölgemälde von Angela Merkel. Über dieses Titelbild und über diese Auszeichnung gab es natürlich viel Spott. Du hattest gerade gesagt, Werner, im Internet, dass sich da einiges tut an Hass und Beschimpfungen. Mit dem Kopf in die Scheiße hauen sollte man diese Parasiten, undankbares Scheißgesindel, schreibt ein gewisser Stefan Edling auf einer der vielen flüchtlingsfeindlichen Facebook-Seiten. Hatte Dachau nicht ein Lager, fragt, versehen mit zwei Smileys, ein gewisser Alex Matzke. Eine Karin Wünsch fordert unter einem Video, erstmal eins aufs Maul hauen, damit das Vieh aufhört zu kreischen und dann abschieben. Ein Kurt Bayer meint gar, man sollte alle ausrotten. Tragen ohnehin nichts Produktives oder Sinnvolles zur Gesellschaft bei und so weiter und so weiter. Das sind also tausende von Beiträgen und Zitaten, die die Flüchtlinge beschimpfen. Kommen wir zum Thema Krieg. Auch da gibt es eine Frage. Einsatz in Syrien. 51% der Befragten halten die geplante Beteiligung der Bundeswehr am Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat in Syrien mit Aufklärungs- und Tankflugzeugen sowie einer Fregatte für nicht richtig. 42% halten sie für richtig. Also eine Mehrheit gegen den Krieg. Zum Thema Terrorgefahr. 64% der Befragten glauben, dass die Gefahr von Terroranschlägen in Deutschland durch den geplanten Syrien-Einsatz der Bundeswehr eher steigen wird. Nur 32% denken, dass sich dadurch nicht viel verändert. Und zum Thema Berichterstattung gibt es auch ein interessantes Ergebnis. 59% der Befragten haben den Eindruck, dass die deutschen Medien über die Flüchtlingskrise nicht ausgewogen informieren. Bei den 18- bis 25-Jährigen liegt sie sogar bei 68%. Wir hatten die vergangenen Wochen auch immer wieder über den sogenannten Islamischen Staat berichtet und diskutiert. Der scheint ja nun immerhin eins der Hauptprobleme zu sein, die uns von der Presse vorgeführt werden. Ich habe hier eine Reportage entdeckt, die ist nicht sehr lang, die ist nur 3 Minuten, aber die scheint mir sehr informativ über das, was dieser Islamische Staat ist. Wir hatten ja, glaube ich, letzte Woche, Werner, hatten wir gesagt, dass der Islamische Staat gar kein richtiger Staat ist, weil er keine staatlichen Strukturen habe. Hören wir mal, was die Auslandskorrespondentin der ARD aus Kairo berichtet. Sie köpfen, kreuzigen, verbrennen ihre Gegner. Sie versklaven Frauen, lassen selbst kleine Kinder Massenhinrichtungen ausführen. Barbarisch sind die Methoden des selbsternannten Islamischen Staates, doch gleichzeitig herrscht im Terrorkalifat modernste Ordnung. Der IS habe eine sehr gut organisierte, tatsächlich nahezu staatliche Struktur, sagen Experten. Vorbei sind die Zeiten, in denen radikale Islamisten aus Höhlen und Bergverstecken operiert haben. Der IS führt für seine Selbstmordattentäter Personalakten. Von den Witwen und Waisen der vermeintlichen Märtyrer existiert ein Telefonverzeichnis, die Angehörigen erhalten regelmäßig Sozialleistungen. Sogar Heiratsbeihilfen sind möglich, all dies ist belegt, seitdem irakische Sicherheitsbehörden im Juni vergangenen Jahres die Kommandozentrale von Abdurrahman el-Bilawi stürmte. Er war bis dahin quasi der Kriegsminister des Islamischen Staates, der zweite Mann, gleich hinter dem Anführer und obersten Befehlshaber Abu Bakr el-Baghdadi. Bei der Razzia wurde al-Balawi getötet. Die Informationen, die man auf seinem PC und auf USB-Sticks fand, gaben einen tiefen Einblick in die Strukturen der Terrororganisation. So ist für die Finanzen im IS eine eigene Haushaltskommission zuständig. Zwischen den 9 Provinzen des Kalifates soll es sogar eine Art Länderfinanzausgleich geben. Allein der Handel mit gestohlenen Kulturgütern soll den Terrormilizen nach Angaben des irakischen Ministers für Altertümer mehr als $6 Milliarden eingebracht haben. Hinzu kommen die Einnahmen durch den Verkauf von Öl, durch Steuern, Schutz und Lösegelder. Absolut pünktlich zahlt der IS damit jeden Monat seinen Kämpfern die Gehälter. Als Arbeitgeber, man mag es kaum sagen, ist die Terrororganisation zuverlässig. Das Kalifat hat funktionierende Verwaltungsämter, eine Müllabfuhr und eine eigene Verkehrspolizei. Es herrscht Ordnung bei den Massenmördern. Für die Kriegsführung ist im IS der Militärrat zuständig. Er besteht aus 9 bis 13 Mitgliedern, sogenannten Qatar-Führern. Qatar, aus dem Arabischen zu übersetzen mit das scharfe Schwert, nennt der IS seine Kampfeinheiten. Sie wiederum sind in kleinere Brigaden unterteilt, denen jeweils 300 bis 350 Männer angehören sollen. Es kursieren unterschiedliche Schätzungen darüber, wie viele Kämpfer der IS im Irak und in Syrien insgesamt hat. Der amerikanische Geheimdienst CIA vermutet etwa 31.000. Aber nicht die Zahl, sondern die Flexibilität dieser Kämpfer ist das Problem. Noch vor wenigen Monaten waren die Terrormilizen in großen Konvois mit Panzern, Pickups und wehenden schwarzen Fahnen unterwegs. Inzwischen rücken die Kämpfer unauffälliger vor. Um den Luftangriffen der internationalen Koalition keine Ziele zu bieten, fahren sie mit Taxis und Privatwagen, mischen sich unter die Zivilisten. Aus der Luft kann man solche Gegner nur schwer schlagen. Und noch schlimmer, diese Gegner sind zu allem bereit. Selbstmordattentäter sprengen sich den Weg frei. Die Eroberung vieler Orte begann damit, dass mit Sprengstoff voll bepackte Lastwagen in Absperrungen rasten. Schon mehrfach haben IS-Brigaden während eines Sandsturms angegriffen, als die internationalen Kampfjets am Boden bleiben mussten. Und wo die Extremisten dann einfallen, hinterlassen sie verbrannte Erde. Sie verüben Massaker und drehen noch Videos davon, dank der Medienabteilung des IS schon wenig später online. Das Grauen ist perfekt organisiert. Cornelia Wegerhoff, Kairo. Man hat das Gefühl, die beschreiben die Politik eines stinknormalen Ölkonzerns im Zusammenhang mit einer Golfdiktatur, oder? Ja, also hat mich überzeugt, dieser Beitrag, dass eben doch da es richtige staatliche Strukturen gibt, besonders wo sie gesagt hat, Länderfinanzausgleich. Da das hat spätestens mich überzeugt, ja, wenn es innerhalb der besetzten Gebiete von den so ein Länderfinanzausgleich gibt, das ist dann natürlich der letzte Beweis. Nur das ist ja fast wie in Spanien mit Katalonien. Ne? Die streiten sich ja auch immer über Länderfinanzausgleich und die Hoffnung ist, dass sich dort in einigen Regionen dann von diesem ISIS-Staat dann auch so Unabhängigkeitsbewegung breit machen wir in Katalonien, die sich raus wollen aus dem. Na gut. Ist ja nun ein Abkommen beschlossen worden. Ich glaube, das war gestern Abend sogar. Den Bürgerkrieg in Syrien nun endlich zu beenden. Den Bürgerkrieg heißt diesen internationalen Einmischungskrieg und man will jetzt versuchen, eine Übergangskoalitionsregierung zu bilden und so weiter und so weiter. Diese Töne kennen wir schon. Man denke an das berühmte Camp David-Abkommen, um Jugoslawien in kleine Stücke zu zerschlagen. Das ist ja auch schließlich am Ende gelungen. Man hat also den Balkan, einen modernen, großen, eigentlich viel Völkerstaat in kleine Splitterstaaten, die untereinander spinnefeind sind, zerschlagen. Was jetzt im ganzen Nahen Osten passieren wird, das Problem ist ja nicht nur Syrien, das Problem ist auch Libyen, es ist der Irak, es ist Syrien, es ist der Jemen. Was da in nächster Zeit noch auf uns zukommen wird, kann man gar nicht erst abschätzen. Das ist zu komplex und zu verwickelt und zu verzwickt. Ich beende hiermit den Katastrophenblock. Ganz offiziell, wir bringen ein Lied von Knarf noch. Ich habe hier noch ein ganz tolles Lied, das heißt Grammatik-Song. Der ist toll, der ist interessant, es geht um Grammatik. Und dann, Bammel, bist du dran mit Kino, okay? Los geht's. Soweit ich weiß, dreht sich die Erde nicht. Soweit ich weiß, ist die Welt nicht rund. Galileo Galilei hat hat sich geirrt. Vielleicht vor Millionen von Jahren, als die ersten Tiere an Land gekrochen kamen, aber heute nicht. Heute nicht mehr. Oder ist schon mal jemand von euch drumherum gelaufen? Na also. Redest viel von Glück, weißt du nicht, diese Welt ist modern. Und du sagst immer, wie sehr du mich liebst. Wenn du mich wirklich liebst, dann hör jetzt auf zu atmen. War ja nur Spaß. Und du Nummer zwei erzählst immer, wie schlecht es dir geht. Dabei haut doch das Glück dir rechts und links eine rein. Naja, schlecht fühlt sich schick. Ob ich hier bin oder nicht, und zu Recht. Seht euch nur die Pyramiden an, wie wichtig die sind. Ich bleib heute im Bett. Ich bleib heute im Bett. Ich bleib heute im Bett. Du bist, was du hörst. Niemandsland. Eres lo que escuchas. Ets el que escoltes. Ets el que escoltes. Ets el que escoltes. Ets el que escoltes. Ich schaue gerade aus dem Studiofenster, die Sonne ist immer noch nicht hervorgekrochen unter der Wolkendecke, obwohl wir hier alles tun, um ihr das leicht zu machen mit guter Musik hier im Studio von Contrabanda FM 91.4, Niemandsland an der Plaza Real in Barcelona. Kino. Ich war im Kino letzte Woche und habe einen Film gesehen, den ich leider nicht empfehle. Der Film heißt The Assassin von Hu Xiaoxian. Ich habe leider kein Internet und muss aus dem Gedächtnis zitieren. Hu Xiaoxian hat versucht, einen Film im Stile von Hero und das Haus der fliegenden Dolche in dieser Art zu drehen, hat ein paar kleine Einsprengsel, da fliegen die mal ein paar Sekunden übers Dach. Aber der Film ist doch ein melancholischer, konfuser Versuch, Art Kino mit Action Kino zu mischen und das ist leider gescheitert, meiner Meinung nach. Ich habe mich leider gelangweilt und das passiert mir selten im Kino. Insofern empfehle ich diesen Film nicht. Trotzdem, wer reingehen will und will es trotzdem versuchen, positiv, schöne, schöne Bilder und schöne, schöne Landschaften und schöne Menschen auch. Ja, Didi, ich muss dir leider widersprechen, wie immer. Sag, Film ja, geht. Gerne, gerne. Ich fand den großartig. Debatte ist immer alles. Ich mochte vor allen Dingen diese künstlerischen Brüche dahin und dass es nicht so alles ganz so aalglatt daherkommt und man nur schöne orientalische Menschen sieht und fliegende Superhelden, sondern es gibt auch eine ganze Menge kleiner Brüche in diesem Film und das hat mir gerade gut gefallen. Aber Bammel, darf ich dich kurz fragen, war die Handlung nicht ein bisschen konfus mit diesen seltsamen Rückblendeversuchen, diesen Das ist immer so Vorschau, bei Schusschen, also das ist wirklich konfus und der lässt den Zuschauer eigentlich in so einer Beliebigkeitszone, wo du sagst, gut, jetzt kann jeder kommen und es kann alles passieren. Man weiß natürlich, die Mörderin wird ihn nicht ermorden, sie ist doch im Herzen eine Gute und am Schluss gibt es dann doch ein bisschen Eierkuchen und eine Landschaft, wo dann die Helden verschwinden. Aber insgesamt fand ich den wirklich leider schwach. Ich gebe dir recht, er hat auch Schwächen, aber ich mag diese komischen Luftbläschen, die der immer in seine Drehbücher einbaut und die man dann irgendwann gar nicht mehr zuordnen kann, was zu der genannten Verwirrung führt. The Assassin, also ich finde ihn auf jeden Fall sehenswert, sage ich mal so. Ist sicher kein Meisterwerk, das in die Filmgeschichte eingehen wird, aber ist ja immer schön, über so ein Filmchen zu streiten. Und auch ich habe einen Film gesehen, den ich überhaupt nicht empfehlen kann. Spanischer Titel ist En el corazón del mar. Ich weiß nicht, ob ihr darüber gelesen habt. Ja, diese Moby Dick-Verfilmung mit Herman Melville, der seine Reise macht und sich dann inspirieren lässt, um seinen Roman zu schreiben. Ist das richtig? Ganz genau. Und? Wie ist dein Aalglattes Superheldenkino, kein einziges Bild, das nicht irgendwie digital nachbearbeitet wurde. Moby Dick verkommt zu einem Hollywood-Filmmonster, von dem Originalstoff bleibt eigentlich fast gar nichts übrig. Völlig für den Arsch das Ding, muss ich sagen, der Film. Also es ist bis auf ein paar wirklich schöne Momente und gute Spezialeffekte. Bleibt von Melvilles Moby Dick und dieser ganzen Geschichte, dieses Buch und diesen Roman, auch die in der Verfilmung von John Huston aus den 50er Jahren so faszinierend gemacht hat. Mit Gregory Peck in der Hauptrolle, ne? Ja, ich fand als Kind, das ist ein Film, den habe ich, glaube ich, in meinem Leben inzwischen 10 oder 15 Mal im Kino gesehen, mindestens genauso oft in der Glotze. Und auch dieses Buch habe ich als Kind schon sehr gemocht und auch als Erwachsener immer noch mal wieder in die Hand genommen. Und für den Fall, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, dass Sie also Freunde dieser Lektüre sind, gehen besser nicht rein. Ihr tut euch keinen Gefallen damit. Aber es ist eben so, dass man ja Weihnachten, ich glaube auch in meinem Herzen sitzt irgendwo ganz tief versteckt irgendwo so ein kleiner Kobold, der so eine romantische Ader in mir weckt zu Weihnachten. Also ich finde Weihnachten eigentlich zum Kotzen, wie viele andere Menschen, die Radio Niemandsland hören wahrscheinlich auch, aber irgendwas berührt mich dann doch immer wieder und ich krieg dann so Lust auf so ferne Abenteuergeschichten, Märchen und daran orientiere ich mich heute oder versuche mich zu orientieren für meinen kleinen Kinobeitrag hier. Klar, im Fernsehen lief der Seewolf. Zum Beispiel Abenteuerfilme waren in den Zappeltagen vor Weihnachten, wo die Kinder schon Ferien hatten, aber störten zu Hause, alles war lästig. Da kam im ersten oder im zweiten deutschen Fernsehen, es gab ja nur zwei Kanäle damals, da gab es tolle Serien. Wir fieberten diesen Serien entgegen. Ja, zu dem, was Bammel sagt, ne? Die ganze Weihnachtsgeschichte ist ja ein einziges Abenteuer, ja. Das fing da an, wo der Zimmermann Josef nach Hause kommt und seine Frau nackt im Bett findet um 5 Uhr nachmittags, sich gewundert macht, den von ihm selber gebastelten Schrank auf, guckt rein und da sitzt dann so eine Taube drin mit so einem Heiligenschein. Da hat es alles angefangen und dann sind sie also da auf dem Esel nach Bethlehem geritten, mussten übernachten, weil das ist ja doch ein Stück weg, klopfen an der Herbergstüre und der Herbergsvater kommt raus, alles besetzt, kein Platz, dann Josef insistiert, meine Frau ist hochschwanger, bitte, bitte. Der Wirt eiskalt sagt, kann auch ich nichts dafür. Und Josef, ja, ich etwa. Ja, so hat es alles angefangen da, ne? Und Abenteuer. Aber gut, ihr habt jetzt beide Filme genannt, die man nicht empfehlen kann, wo man am besten nicht reingeht. Ich habe ja meinen schon erzählt, diesen Kolibri-Film vom Innenminister. Ja. Gut, aber darf man auch Filme empfehlen oder nicht? Oder müssen ja, wir heute? Ja? Nein. Okay, dann einen gibt's morgen Abend. Also ich habe ihn schon gesehen und du, glaube ich, auch, Dede, und du wahrscheinlich auch. Timbuktu. Ja, also ist morgen Abend, Sonntagabend um 19 Uhr im anarchistischen Ateneo in Poplesec, gratis natürlich, vom letzten Jahr ist der Film, sehr empfehlenswert, über die Situation in Mali und natürlich auch islamistische Fundamentalisten und so, alles sehr aktuell. Dann leider gleichzeitig auch morgen Abend ein Film, den ich nicht gesehen habe, wo ich normalerweise auch nicht reingehen würde, Inside Out. Hat jemand von euch den gesehen? Ja, ich habe den gesehen. Das ist so ein amerikanisch, ja, aber so ein Computeranimationsfilm, ne? Und mit dem Psychomännchen, die genau, ja, im Inneren eines Kindes sitzen und die Emotionen steuern. Ja, genau, also den fand ich ganz interessant da, die Besprechung. Der ist von diesem Jahr, ne? Also da geht es darum, um ein kleines Mädchen, Riley heißt die, mit ihrer Geburt wird gleichzeitig ihre Emotionszentrale gestartet. Zum Beispiel Freude, ihre erste Emotion, betritt das Kontrollzentrum und erblickt Rileys Eltern, die von Riley angelächelt werden. Und jetzt, das ist die erste positive Erinnerung und die wird jetzt abgespeichert, aber dann die nächste Emotion, taucht der Kummer auf und jetzt fängt Riley an zu schreien. Rileys Kindheit wird fortan von 5 Emotionen geprägt. Freude, Kummer, Angst, Wut und Ekel. Zusammen führen diese Emotionen Riley durch den Alltag und die Erinnerungen werden in einer Emotion zugeordnet und am Ende des Tages über eine Rohrpost in das Langzeitgedächtnis befördert. Also es soll sehr witzig gemacht sein und vielleicht gehe ich doch rein. Das ist auch morgen Abend, auch um 19 Uhr. Aber in Gracia, in der enteigneten Bank, Travesera 181. Und was auch morgen ist, aber schon um 11:30 Uhr, vielleicht noch wichtiger als diese zwei Filme, der FC Barcelona spielt da morgen um 11:30 Uhr in Mundialito, das ist also der Weltpokal der besten Clubs und so weiter, Endspiel in Japan, wird übertragen hier in Katalonien auf Ocho TV und sonst auf dem Kanal Cuatro. Bammel, du hast noch mehr an Kino. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es rollt ja zurzeit die gigantischste Filmwerbemaschine über uns hinweg, die man seit Herr der Ringe gesehen hat. Ihr wisst, ahnt sicher schon, wovon ich spreche. Star Wars, die 7. jetzt. Ich wollte ja eigentlich Donnerstagnacht in diese Mitternachtsaufführung gehen, um mir den Film direkt als Erster anzusehen. Ich habe dummerweise tatsächlich den Fehler gemacht, da sponti hinzugehen und dann hat's mir die lange Schlange die Laune verdorben. Ich hatte keinen Bock mehr vorher Online-Tickets zu buchen und wollte das dann spontan entscheiden, bin dann doch nicht reingegangen, aber die Schlange von Menschen, die mit Star Wars T-Shirts und sonstigen Schnickschnack bewaffnet in der Schlange standen, war schon beeindruckend. Ja, ich habe dann spontan beschlossen, dass ich es doch nicht mache und habe den Film bis jetzt auch noch nicht gesehen. Ist ja auch so eine Art Weihnachtsmärchen-Film, der schon seit 40 Jahren natürlich ganz bewusst an so einem Termin als Erstaufführung platziert wird. Weltweit kommt er jetzt in die Kinos. Das wesentlich größer Geschäft macht. George Lucas inzwischen, er hat die Rechte an Disney abgetreten und lebt, glaube ich, nur noch von diesem ganzen Merchandising-Verkauf. Was heißt, lebt davon? Ich glaube, was ich jetzt zuletzt gelesen habe, bis jetzt, nur für diesen Film, war die Rede von 40 Millionen US-Dollar, die er bis jetzt nur in der ersten Woche mit dem Spielzeug da umgesetzt hat und den Online-Computer-Games und was man da sonst so braucht. Ich hatte mich in Berlin mit zwei befreundeten Kinobetreibern darüber unterhalten und die haben dann mir auch erzählt, dass es das erste Mal ist, dass tatsächlich ein großer amerikanischer Filmverleih versucht, 50% aller Kinoleinwände mit diesem einen Film in Deutschland, soll es ihnen gelingen, in Europa möglicherweise auch. Das ist das Ziel von Disney, dass sie wirklich sagen, so, wir wollen die Hälfte aller Kinos zumindest in Deutschland mit diesem Film bespielen, da natürlich alle mitmachen. Sieht's gut aus für Disney, dass es ihnen auch gelingt. Was das für unsere europäische Kinokultur bedeutet, mag zumindest jeder selbst für sich nochmal ins Gedächtnis rufen und bewerten. Leider muss ich auch sagen, dass ich trotzdem Fan dieser Filme bin und mir den natürlich auch trotzdem angucken werde und auch mir nicht die Laune auf Harrison Ford als gealterten Han Solo ich lasse mir das nicht nehmen davon, von diesen vielen Kritiken, die daran zu sehen sind. Das ist schön gesagt, Bammel. Klar, jeder hat so seine, sagen wir mal, Vorlieben. Ich habe hier gerade das Foto auch vor mir, ein Foto aus einer Filmszene. Das ist wie der Reichsparteitag, hier aber mit Science-Fiction-Klamotten und Raumschiffen. Fürchtet euch nicht, schreibt der Spiegel. Hollywood, der neue Star-Wars-Film wird Rekorde brechen. George Lucas, Erfinder der Saga, hat ein einzigartiges Epos der Moderne geschaffen. Und nun gibt es einen ziemlich langen Artikel. Das Erwachen der Macht, so heißt diese Episode, der am 14. Dezember in Los Angeles Premiere hatte, ist der erste Star-Wars-Film, an dem George Lucas, Erfinder der Serie, kaum noch beteiligt ist. Lucas hat also, wie gesagt, die Rechte für, Achtung, 4 Milliarden Dollar an den Disney-Konzern. 4 Milliarden, das ist eine unfassbare Summe. Damit könnte man, sagen wir mal, ein ganzes Land renovieren, ganz Afrika heilen von den ganzen Übeln. Doch Regisseur J.J. Abrams, von Lucas zum Nachfolger auserkoren, gelobt maximale Werktreue. Star Wars ist größer als jeder Film und größer als jeder Mensch, sagt der 44-Jährige. Er fühlt sich wie ein Wächter über ein eigenes Universum, betraut mit der Aufgabe, es vor Beschädigungen zu schützen. Für Abrams ist es, als hielte er ein Stück Weltkulturerbe in der Hand. Es gab ein Erwachen. Hast du es gespürt? Ja. Selbst du musstest dich nie solch einer Prüfung stellen. Also, was ich wirklich beachtlich finde, ist, wie es ihnen gelungen ist, ihre ganzen Sachen so insgesamt in der Gesellschaft zu platzieren. Also in Deutschland quatschen jetzt alle in diesem Yoda-Sprech und die Spielzeugläden sind voll, die Supermärkte, man kann an keiner Süßigkeitenbutze von dem Pakistani mehr vorbeilatschen, ohne über diese Bonbons zu stolpern und das ist irgendwie irre, wie denen das gelungen ist, sich sozusagen medial zu platzieren. Das hat's, glaube ich, vorher so noch nicht gegeben. Das finde ich wirklich irre. Feuert auf das Ziel, gebt alles, was ihr habt! Sie wissen doch gar nichts über mich. Wir sollten alle sofort fliehen. Wir müssen uns ihr stellen. sie bekämpfen. Ein Phänomen, ein Medienphänomen, ein globales Merchandising, da ist Hollywood ja ganz groß drin. Ja, und man darf dabei nicht vergessen, dass ich mich erinnere, als der Film, der erste Star Wars 1977 in die Kinos war, war ich ein Junge in dem Alter, den das angesprochen hat. Ich bin nicht so wie Werner, 68 war ich noch gar nicht auf der Welt, sondern ich war damals ein Kind und ich kann mich noch gut erinnern, dass ich unbedingt so einen R2-D2-Roboter haben wollte. Und damals hat halt George Lucas damit angefangen. Der galt als verrückter Spinner. Die haben den abgetan und haben gesagt, wie, sie wollen Spielzeug verkaufen von Robotern, die surreale Filmfiguren, die es eigentlich, Märchenfiguren, die es gar nicht gibt, die haben den als Geisteskranken abgetan. Hm. Und was daraus geworden ist, das sieht man jetzt. Woher kommst du? Mit Warten kenne ich mich aus. Ja, zu diesem Altersunterschied zwischen uns, dann kann ich nur sagen, ich hatte da die Gnade der frühen Geburt. Ne? Also mir sind diese Sachen erspart geblieben. Also ich habe mir weder Star Wars 1 angeguckt, noch werde ich mir diesen angucken und alle die dazwischen auch nicht. Also ja, passo totalmente. Wir hatten ja die Karl-May-Bücher zum Beispiel, ne? Und die Winnetou-Filme mit Pierre Brice, Lex Barker und Nchon Chi, Marie Versini. Ja, das gehört natürlich auch zu meiner Kindheitsgeschichte, aber Werner, was denn mit deinen Jungs? Die müssten doch eigentlich Star Wars schon eher auf dem Schirm haben. Ach, ich glaube auch nicht so. Vielleicht haben sie mal, aber so abgefahren, ganz sicher nicht. Ne? Vielleicht haben sie sich mal einen angeguckt, aber... Naja gut, damit haben wir das vielleicht, glaube ich, auch ausreichend behandelt. Wir haben nicht so viel Zeit und ich habe noch ein drittes Weihnachtsmärchen am Start. Dieser Film heißt El Cuento de los Cuentos, der lief unter sehr großem Pressetrubel in Sitges dieses Jahr im Herbst in diesem Fantasy- und Horrorfilmfestival, ist so eine Art Grimmsches Märchen, ein surrealer Horrorfilm, wenn man sich die Bilder aus diesem Film anguckt. Eines, das mir besonders nach dem Sehen dieses Films im Gedächtnis geblieben ist, das taucht auch regelmäßig in der Werbung auf, ist Selma Hayek, die als Prinzessin verkleidet an so einem festlichen Bankett sitzt. Alles ist eher mal so in Weiß gehalten und sie hält ein riesiges, großes menschliches Herz in den Händen. Sieht ziemlich eklig aus und der Film entwickelt halt eine ganze Reihe solcher Bilder. So eine klassische Geschichte um so ein gutes, böses Königspaar. Ein Märchen mit Vincent Cassel und Selma Hayek in den Hauptrollen, der Regisseur. Matteo Garrone, und den kennen ganz viele Leute vielleicht von einem Film aus einem ganz anderen Genre. Der hat vor ein paar Jahren diesen Mafia-Film gemacht, Gomorra, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Ganz großes Kunstwerk. Ja, und auch dieser Film ist ziemlich irre, also der webt da ein paar surreale Bilder, die einem wirklich im Gedächtnis bleiben. Er selbst zitiert als Vorbilder Satyricon und Casanova von Fellini. Und das kommt den Film eigentlich ziemlich nahe. Mehr will ich nicht verraten. Ihr sollt euch den selber angucken. El Cuento de los Cuentos, italienischer Märchenfilm. Das ist genau das Richtige, meiner Meinung nach, für die Feiertage. Schön blutig. Hello, I'm Daniel from Ireland. I would like to greet all the listeners to that great radio program, which is called Niemalsland. Ja, wir haben nur noch wenige Minuten. Einen Film, den möchte ich ankündigen. Den Film Ich bin dann mal weg, nach dem gleichnamigen Roman von Harpe Kerkeling. Dieser Film erzählt vom Suchen und Ankommen, manchmal schreiend komisch, aber auch bewegend und emotional. Nach einem Hörsturz, einer Gallenblasenoperation und einem, Achtung, eingebildeten Herzinfarkt wird dem Entertainer Harpe Kerkeling unmissverständlich klar, dass es so nicht weitergehen kann. Er nimmt sich eine Auszeit und macht sich auf den Jakobsweg, den Camino de Santiago. Zu Fuß begibt er sich auf eine 791 Kilometer lange Reise nach Santiago de Compostela und auf die Suche nach, ja, nach was eigentlich? Nach Gott, der Wahrheit, sich selbst? Gestatten? Hans-Peter Wilhelm Kerkeling, 36 Jahre. Künstler, Raucher, Komiker, Zuschauer, Leser, Hörer und Pilger. 791 Kilometer. Zu Fuß. Du. Allein. Ich will Lebenszeichen. Also, ich bin immer weg. Mit leichtem Ton, so heißt es in der Pressekritik, und emotionaler Intensität beginnt eine spirituelle Abenteuerreise, die lange nachklingt. Ich bin da mal weg ist eine unterhaltsame Komödie mit Tiefgang, sagt der Spiegel, die ebenso Stoff zum Lachen wie zum Nachdenken bietet. Basierend auf dem gleichnamigen autobiografischen Reisebericht von Happe Kerkeling mit David Strisow, David mit E geschrieben, Martina Gedeck, Caroline Schuch, Annette Frie, Katharina Thalbach und vielen anderen, bis in die Nebenrollen brillant besetzt. In Deutschland kommt der Film am Heiligabend, am 24. Dezember in die Kinos. In meinem Reiseführer steht, dass jeder Pilger auf der Reise mindestens einmal weinen wird. Aber bitte nicht gleich am ersten Tag. Wir müssen raus. Abschließende Worte, Bammel. Okay, ich hatte eigentlich noch einen ganz kurzen Filmtipp für Kinofreunde, die sich einen Dokumentarfilm angucken wollen. Der Film heißt The Visit. Hier im Katalonien wird er beworben mit Benvinguts a la Terra von Michael Madsen, ein norwegischer Regisseur, Michael Madsen, nicht der Michael Madsen aus den Tarantino-Filmen. Und der hat einen Film gemacht, der jetzt, ich lese mal eben ganz schnell die Termine vor, am 20. Dezember und am 28. Dezember im Teatro de la Serra zu sehen ist und am 22. nochmal in den Bibliotheken von Barcelona. Wer neugierig auf den Film ist, es gibt eine Website, Documental del Mes, das wird jeden Monat präsentiert. Sind wir bereit für den Besuch von Außerirdischen? Wie soll die Menschheit den intelligenten Wesen aus dem All am besten begegnen? Kommen sie mit guten Absichten zu uns? In Science-Fiction-Spielfilmen hat man das x-fach ausgemalt, ihnen meist aber eher abstoßende Körper zugedacht und sie oft zu Feinden des Planeten Erde gemacht. In Michael Madsens dokumentarischer Simulation sind die außerterrestrischen Besucher gelandet und sitzen nun hinter der Kamera. Klingt das spannend, Leute? Das klingt wahnsinnig. Also ich finde die Idee irre und ich freue mich sehr auf den Film. Gut, tschüss Werner, alles Gute, tschüss. Schönes Wochenende. Wenn Gott will, sehen wir uns am 2. Januar wieder, frühestens. Ne? Ja. Und gut. Dann sind wir ein Jahr älter, vielleicht auch ein Jahr weiser, hoffen wir es mindestens. Jo. Tschüss Werner, tschüss. Alles Gute. Tschüss Bammel, vielen Dank fürs Zuhören. Danke nochmal für die Einladung und schöne Weihnachten an die Hörer. Agur, meine Damen und Herren, wir gehen raus. Haben Sie ein wunderschönes Wochenende. Werden Sie glücklich, bleiben Sie glücklich und hören Sie weiter Radio Contrabanda. Tschüss, Agur. Kurschatten ist nichts gegen dich, oder? Guck mir das an, diese ganzen Leute. Latschen den ganzen Tag auf der Suche nach Gott oder Erleuchtung oder Sex. Die haben Hunger, müssen aufs Klo und stehen trotzdem hier an für so einen Stempel. Also, genau wie du. Sonne, Stadt scheinst du, Stern der Katalanen, Weihnachten in Tamariu. Schon seit Tagen bin Felgen, Pizzeria Malibu. Rollladen vor dem Leben. Weihnachten in Tamariu. Komm, wir gehen zu den Tieren. Schauen im Schaufenster zu, wie sie die Luft verlieren. Haifisch, Krokodil, Känguru. Und wir sind die letzten Kunden im Mercado Hypercore. Der Kassierer bleibt verschwunden. Madame Feliz Navidad, Senor. Wieso eigentlich nicht Senora, mi amor? Guck, da hinten kommt der Penner. Sol y sombra, Eistee. Der schreit im neuen Jahr noch immer. Kein Spanisch Wort für Heimweh. Navidad, Senora, Chin-chin.